Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich unterhalte mich jetzt mit Sasa, Fidelis Amica bei Twitter, und mit Ed Robi Kraus, Pascal Provoznik. Und ihr wollt mir einen kleinen Rückblick geben zum Barcamp, das letztes Wochenende zum Thema Kommunalpolitik stattgefunden hat. Ja, wir haben uns letzte Woche, Wochenende in Münster getroffen und hatten uns überlegt, wir reden mal über Kommunalpolitik. Machen wir das mal so. Ja, machen wir mal so. Weil, also wir haben in Aachen Ratsherren, wir haben in Münster einen, also ich bin das, und mittlerweile in Hessen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erwähnt hattest, Pascal. Es knut bitte Eigenwerbung. Nee. Auf jeden Fall haben wir aber nirgendwo eine Handlungsanweisung. Wir haben kein bundesweites Kommunalwahlprogramm oder wissen, was gemeinsame Themen sind. Und das war genau eine Idee. Zu gucken, finden wir Themen oder Ansätze, wie wir aus Piratensicht Themen angehen oder lösen vom Vorschlag. Ja. Okay. Stark an auf Frosch im Hals. Okay, wie viele Leute sind denn da gewesen? Also wir waren zu Spitzenzeiten, waren wir, ich glaube, ich habe 53 gezählt, das bundesweit vertreten. Also es war jemand aus Fürstenfeldbruck da, aus Hessen waren welche da, aus dem Saarland, aus Kiel, Nordrhein-Westfalen war natürlich relativ stark vertreten. Ja, Berliner also, waren da. Ich habe bereits über Kommunalpolitik gelernt. Wenn man Kommunalpolitiker werden will, dann macht man das erstmal nicht, weil man reich werden will. Das steht schon mal fest. Damit fallen schon mal eine Menge Leute, die ein solches Interesse haben, raus. Zum Zweiten habe ich gelernt, dass Kommunalpolitik deswegen nicht viel einfacher ist als Landes- oder Bundespolitik, sondern es ist ja ein ziemlich saukomplizierter Kram, alle Regularien. Habt ihr darüber gesprochen? Habt ihr den Leuten erklärt, wie funktioniert das eigentlich? Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag und was es da alles gibt? Ja, wir hatten so eine Liste von Vorschlägen von Bürgerhaushalt, über Flugzeuglärm, über Rats-TV, aber auch ein Themenslot war, und der war da, das war dann unser erster Themenslot, das 1x1 der Kommunalpolitik. Mhm. Wo wir das ganze Sache durchgegangen sind. Wie stellt man denn eine Liste auf? Wie kommen wir zum Kommunalwahlprogramm? Was passiert, wenn man im Rat ist? Wie macht man das für Fraktionen? Wie verläuft die eigentliche politische Arbeit? Was ist der Unterschied zwischen Kommunal- und Landes- und Bundespolitik? Also es gibt nicht sowas wie Regierung, Opposition. Es ist so eine kommunale Selbstverwaltung. Da sind sehr viele Unterschiede. Oder wie läuft das auch mit den Ehrenamtsentschädigungen, wo sehr viele Fragen waren. So grundsätzlich. Man entschuldige Fragen. Uns für die Kaffeemaschine im Hintergrund, ja. So grundsätzliche Fragen waren oder auch Unwissenheit einfach. Und da hat auch nicht nur die Sache von wegen, wir wollen wissen, was thematisch inhaltlich denn Piratenpolitik ist kommunal, sondern auch, wir müssen uns vernetzen, müssen es mal austauschen. Wo passiert denn schon irgendwo was? Wo haben die ersten Leute Mandate errungen und Erfahrungen gesammelt, dass wir uns da ein bisschen austauschen? Das war so der zweite Punkt, warum wir das gemacht haben. Wenn ich jetzt in meinem Kreis mich mit kommunalpolitischen Themen beschäftigen möchte, wie fange ich denn dann einfach mal an? Also ich muss ja irgendwo erstmal anfangen, schlage die Zeitung auf und suche ein Thema raus, oder wie macht ihr das? Ja, man kann sie natürlich reinwählen lassen, aber es dauert natürlich. Wissen Sie, wie es kommunal ist? Aber man braucht hier entsprechende Prozentpunkte. Wer war zuerst, Henne oder Ei? Damit ich gewählt werde, brauche ich ja sowas wie kommunalpolitisches Programm, oder nicht? Programm braucht man dafür. Man kann auch voll kommunalpolitisch relativ einfach schnell anfangen. Man kann auch als ganz normaler Bürger Anregungen an den Rat stellen, ganz formelle Anregungen. Man kann bis zum Bürgerentscheid das treiben, wenn man die entsprechenden Mehrheiten findet. Man kann die Ausschüsse besuchen, die unterschiedlichsten zu unterschiedlichsten Themen. Genau, alle Ausschüsse sind öffentlich, also sind meistens auch sehr spärlich besucht, auch der Rat. Nur zu sehr brisanten Themen ist der Rat dann voll, und auf einmal, wenn das Thema vorbei ist, ist er sehr leer. Ja. Da kann man halt viel lernen. Und man kann sich auch bei den Einzelparteien kundig machen, zum Beispiel als Sachkundiger der Bürger anbieten. Okay. Also sagst du, das war mit 53 Besuchern, das ist ja schon mal ein bisschen was, ist ein Erfolg gewesen. Ja, also es wurde ursprünglich mit 30 Teilnehmern geplant, und wir waren schon zwischendurch echt an der Grenze, wo wir echt überlegt haben, müssen wir das Ganze irgendwo anders noch hinpacken, brauchen wir einen größeren Platz. Aber wir wollten natürlich auch gucken, dass es kostengünstig irgendwo kostenmäßig im Rahmen bleibt. Und ja, es hat im Endeffekt dann doch alles prima geklappt, aber es sind schon Anfragen gekommen, dass sowas nächstes Jahr nochmal stattfinden soll, wieder stattfinden soll. Ah ja. Und dann wird es wahrscheinlich auch alles in einem bisschen größeren Rahmen dann stattfinden. Das ist auch, glaube ich, notwendig, weil es im Rahmen der Kommunalpolitik, mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen was lernen dürfen, gibt es ja viele Dinge, die bei den Piraten erstmal noch erklärt werden müssen, zum Beispiel, dass wir ja auch eine Menge Menschen Menschen brauchen, weil wir nun mal viele Wahlkreise haben, die sich bereit erklären, die keine Parteimitglieder sein müssen eigentlich nach Wahlgesetz. Und wir haben ja auch im letzten Landesparteitag dagegen gestimmt, dass sich auch Leute, die nicht Piraten sind, auf die Liste setzen lassen können. Mit dem Hintergrund, dass ich glaube, dass viele nicht verstanden haben, wo das Problem liegt. Also in den Kreisen werden wir keine Chance haben, nur mit reinen Piraten die Listen zu besetzen. Und da muss man mal drüber nachdenken. Da habe ich auch gehört, dass genau dazu nochmal einen Satzungsänderungsantrag geben wird. Ja. Bei dem Thema Besetzen von den Wahlkreisen habe ich hier auf dem Hausflur, wir sind ja gerade hier bei, beim BUM 12 Bundestagsfraktionscamp, überlegt und redet mit Leuten, ist es sinnvoll, wirklich alle Wahlkreise zu besetzen, wo auch wir überall bei der Kommunalwahl antreten. Das sind sehr viele Listen und Drittkandidatenplätze, die man da vergeben müsste. Oder ist es vielleicht sinnvoller, sich auf einzelne Kreise vielleicht vor allem für Kreisräte zu konzentrieren? Weil bringt es was, wenn wir uns Listen aufstellen mit 1, 2, 3, 5 Leuten, die also kein Team hinter sich hat? Weil wenn man einmal erst in einen zum Beispiel Gemeinderat reinkommt, braucht man nicht nur die drei Ratsmitglieder für die Fraktion, sondern dann müssen auch Ausschüsse besetzt werden. Dann ist es kommunal ganz normal, dass in der Periode mehrmals die Mandate wieder abgegeben werden und dann rücken Leute von der Liste auf. Da muss ein größerer Pool von Leuten sein. Also ist es eventuell sinnvoller, sich dann zum Beispiel auf größere Gebiete, wie zum Beispiel Kreisräte, zu spezialisieren, damit ein größeres Team zusammenkommt und man hinter nicht alleine da steht, damit besser Politik gemacht wird. Ja, ich würde sagen, wenn ihr das nächste Barcamp plant, dann machen wir nochmal einen schönen Aufruf und Fan-Nest dafür. Und wenn es irgendwie klappt, ist dann von uns jemand dabei. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank euch beiden. Okay, ciao Tobi. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.